No, no, no, no. No, no, no, no, no, no. No, no, no, no. Rolling Boys'un kabriyolelelele. Lelelele. No, no, no, no, no. Rolling Boys'un kabriyolelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel Et j'ai bon à vous le premier filet. Bei mir gibt's nichts auf Kombi. Rollen weißen Cabriolet. An allem vorbei wie Pelle. Ich hab Hunger, Bruder, bring mir Filet. Bei mir gibt's nichts auf Kombi. Chill mit Bratans und Kachis. Von Berlin bis Paris auf Coca und Scampis. Ich steh auf Ferraris, wirf mir paar Darbys. Bring mal paar Capris. Ich betäube meine Sinne. Ich werd laut, Leute denken, dass ich spinne. Ich hab Paranoia, ich krieg meine Finne. Regentropfen hören sich an wie Schütte. Kämpf ich durch wie im Fight Club. Ja, das Leben ist nicht einfach. Die Stoppe macht auf ihre, ich komm extra in mein Bach. Alles Gucci, bra, extra geschneidert. Alles selber bezahlt, bra. Nix wird gesponsert. Mein Lächeln wie gemalt, bra. Und ich schieß nach Dampfort. Der Kunde ruft mich an, ja hallo. Ich bring ihn das Zeug und der ballert auf Klo. Die Bitches von Sextos sind nicht mein Niveau. Ich bin Playboy und so, trag nur Gucci Hublo. Komm, wir fliegen um die Welt und fahren die teuersten Autos. Schlafen in teuersten Hotels. Nein, wir schlafen nicht. Und trinken teuersten Shampoos. Komm, wir fliegen um die Welt und fahren die teuersten Autos. Schlafen in teuersten Hotels und trinken teuersten Shampoo. Rollen weißen Cabriolet, an allem vorbei wie Pille, ich hab Hunger, Bruder, bring mir Filet, bei mir gibt's nichts auf Kombi, Rollen weißen Cabriolet, an allem vorbei wie Pille, ich hab Hunger, Bruder, bring mir Filet, bei mir gibt's nichts auf Kombi, Der Kunde ruft an und ich bring ihn das Tasch. Komm mit nem Lambo zum Potsdamer Platz. Hab schon so viel, aber werd noch nicht satt. Hotelzimmer, Partys, die Schlampen sind satt. Und sie tanzen und sie schmeißen mit Batzen. Oben hörst du die Flaschen nur platzen. Unten siehst du Kripos, die mein Auto verwanzen. Wo soll ich mich verstecken, wenn mich jeder Typ erkennt? Weil wenn sie mich erwischen, bin ich ein paar Jahre weg. Alles ist okay, alles läuft so perfekt. Weil ich mache so wie Bu, ich esse alles, was mir schmeckt. Weil sie haben mich unterschätzt. Doch ich lass mich nicht erwischen. Lila Batzenbände, Kilo weiße Kisten. Komm, wir fliegen um die Welt und fahren die teuersten Autos. Schlafen in teuersten Hotels und trinken teuersten Shampoos. Komm, wir fliegen um die Welt und fahren die teuersten Autos. Schlafen im teuersten Hotel. Nein, wir schlafen nicht. Und trinken teuersten Champagner. Rollen weißen Cabriolet. An allem vorbei wie Pille. Ich hab Hunger, Bruder, bring mir Filet. Bei mir gibt's nichts auf Kombi. Rollen weißen Cabriolet. An allem vorbei wie Pille. Ich hab Hunger, Bruder, bring mir Filet. Bei mir gibt's nichts auf Kombi.